Sura Fussilat, Bismillahirrahmanirrahim. Fussilat bedeutet ausführlich dargelegt. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Hamim. Tanzilum minarrahmanirrahim. Hamim. Dies ist eine Offenbarung vom Allerbarmer, dem Barmherzigen. Ein Buch, dessen Zeichen ausführlich dargelegt sind, als ein arabischer Koran für Leute, die Bescheid wissen. Als Frohboten und als Warner, aber die meisten von ihnen wenden sich ab, so dass sie nicht hören. Und sie wenden sich deswegen ab, weil sie es nicht für Allahs Worte, für Allahs Kalam, für Allahs Rede halten. Wenn sie es für Allahs Rede halten würden, dann würde dieser Glaube sie erzittern lassen, dass dies ist das Wort Allahs, mein Schöpfer wendet sich an mich und spricht zu mir mit diesen Worten, und dann würden sie es nicht geringschätzen, sie würden sich davon nicht abwenden. Ja, wie zum Beispiel, man sieht ein ganz tolles Gebäude oder ein schönes Kunstwerk oder ein wunderschönes Bild oder was auch immer und fragt, wer hat das denn gebaut, gemalt oder hergestellt? Und es wird einem geantwortet, der und der. Und jetzt stellt euch vor, ihr würdet auf der Straße gehen und ihn auf einmal begegnen. Ja, wie würde es euch ergehen? Und das ist nur die Schöpfung von Allah. Was ist dann mit Allah, dem Schöpfer? Sein Kalam ist hier zwischen unseren Händen und wir wollen das nicht werten. Sie sagen, unsere Herzen sind in Hüllen vor dem, wozu du uns aufrufst, und in unseren Ohren ist Schwerhörigkeit, und zwischen uns und dir ist ein Vorhang. Handle also, wir werden ebenfalls handeln. Also in unseren Ohren ist alles zu, eine Schwerhörigkeit, unsere Herzen sind verhüllt. Mit anderen Worten, erzähl uns nichts, es nützt eh nichts, wenn du uns etwas erzählst. Sag mir nichts vom Koran. Erzähl mir nicht etwas, was im Koran steht. Ja, das geht eh nicht in mein Herz rein. Denn wenn es einmal im Herzen ist, und das wissen wir alle, das oder die Gedanken, die wir im Herzen tragen, die sind immer mit uns. Die sind Teil unseres Lebens, die können wir nicht vergessen, weil diese Gedanken, ob die über einen Menschen sind oder etwas, was uns gerade sehr wichtig ist oder uns sehr besorgt oder was uns sehr einnimmt, was auch immer, aber was im Herzen angekommen ist, das durchwirkt deinen ganzen Körper, dein ganzes Wesen, dein ganzes Benehmen und dementsprechend auch dein Handeln. Deswegen sagen sie, lass uns, erzähl uns nichts, unsere Herzen werden davon eh nicht berührt werden und wir tun das, was wir tun wollen. Auch wir werden handeln. Sag, gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen wie ihr. Mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott nur ein einziger Gott ist. So richtet euch zu ihm hin und bittet ihn um Vergebung und wehe den Götzendienern, die die Abgabe nicht entrichten und sie, die sie das Jenseits verleugnen. Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört. Sag, wollt ihr denn wirklich denjenigen verleugnen, der die Erde in 2 Tagen erschaffen hat und ihm andere als seinesgleichen zur Seite stellen? Das ist der Herr der Weltenbewohner. Er hat in ihr festgegründete Berge gemacht, die über ihr aufragen, und hat sie gesegnet und in ihr die Nahrung im rechten Maß in 4 Tagen festgelegt, gleichmäßig für diejenigen, die danach fragen. Hierauf wandte er sich dem Himmel zu, während er noch aus Rauch bestand, und sagte dann zu ihm und zur Erde, kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. Sie sagten, wir kommen im Gehorsam. So führte er sie als 7 Himmel in 2 Tagen aus und gab jedem Himmel seine Aufgabe ein. Und wir haben den untersten Himmel mit Lampen geschmückt und auch als Schutz. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden. Wenn sie sich also abwenden, dann sag, ich warne euch vor einem Donnerschlag gleich dem Donnerschlag der Ad und der Thamud. Als die Gesandten von vorn und von hinten zu ihnen kamen, dient nur Allah allein. Sie sagten, wenn unser Herr gewollt hätte, hätte er Engel herabgesandt. So verleugnen wir das, womit ihr gesandt worden seid. Was nun die Ad angeht, so verhielten sie sich hochmütig auf der Erde ohne Recht und sagten, wer hat eine stärkere Kraft als wir? Sahen sie denn nicht, dass Allah, der sie erschaffen hat, eine stärkere Kraft hat als sie? Aber sie pflegten, unsere Zeichen zu verleugnen. Da sandten wir gegen sie einen eiskalten Wind an unheilvollen Tagen, um sie die schändliche Strafe im diesseitigen Leben kosten zu lassen. Aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich schändlicher und es wird ihnen keine Hilfe zuteil werden. Was aber die Thamud angeht, so wollten wir sie recht leiten. Sie aber liebten die Blindheit mehr als die Rechtleitung. Da ergriff sie der Donnerschlag der schmählichen Strafe für das, was sie erworben hatten. Und wir erretteten diejenigen, die glaubten und gottesfürchtig waren. und denke an den Tag, da Allahs Feinde zum Höllenfeuer versammelt und in Reihen gebracht werden. Wenn sie dann dort angekommen sind, legen ihr Gehör, ihre Augen und ihre Häute gegen sie Zeugnis ab über das, was sie zu tun pflegten. Schaut mal, kann man irgendwo so einsam sündigen oder Falsches tun, dass der eigene Körper, die eigene Haut nicht dabei anwesend wäre? Sie werden zu ihren Häuten sagen, warum habt ihr gegen uns Zeugnis abgelegt? Ja, weil unsere Haut, das ist ja unser, unsere Hände und unsere Füße und unsere Augen, das ist ja alles unser. Das dachten wir nie, dass diese uns bloßstellen oder sich gegen uns wenden werden. Sie sagen, Allah, der alles reden lässt, hat uns reden lassen. Er ist es, der euch das erste Mal erschaffen hat und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Schaut mal, so tief kann der Mensch sinken, Allah möge uns alle bewahren, dass der eigene Körper ihm erklären muss, was wahr ist und was falsch ist. Dass der eigene Körper mit ihm Dawah machen muss und ihn zur Wahrheit einladen muss und ihn darauf hinweisen muss, dass, schau mal, so ist das eigentlich, nicht wie du gehandelt hast. Und ihr pflegtet euch nicht so zu verstecken, dass euer Gehör, eure Augen und eure Häute nicht Zeugnis gegen euch ablegten. Aber ihr meintet, dass Allah nicht viel wisse von dem, was ihr tut. Allah beschütze uns. Und diese eure Meinung, die ihr von eurem Herrn hattet, hat euch ins Verderben gestürzt, so dass ihr jetzt zu den Verlierern gehört. Auch wenn sie standhaft sind, so ist doch das Höllenfeuer ein Aufenthaltsort für sie. Und wenn sie um Erweisung von Gnade bitten, so werden sie doch nicht zu den Begnadigten gehören. Und wir hatten ihnen Gesellen verschafft, also Gemeinschaft, Gefährten, die ihnen dann ausschmückten, was vor ihnen und was hinter ihnen lag. Und unvermeidlich fällig wurde das Wort gegen sie, unter anderen Gemeinschaften, von den Dschinn und den Menschen, die vor ihnen dahingegangen waren. Gewiss, sie waren ja Verlierer. So wichtig ist auch Gesellschaft. Wenn einer von uns oder irgendein Mensch, den ihr auch kennt, in schlechter Gesellschaft sich aufhält, die das Böse nicht nur als Böse benennt, sondern das Böse auch noch gut nennt und es auch noch dann ausschmückt und attraktiv macht und als doch nicht so schlimm darstellt, dann sollte man diese Gesellschaft meiden und versuchen, gute Gesellschaft aufzusuchen, die einem das Wahre zeigt, guter als gut, schlechter als schlecht, und nicht die Sünden und die Verwerflichkeit ausschmückt. Gute Gesellschaft ist sehr, sehr wichtig. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen, hört nicht auf diesen Koran und führt dazwischen unbedachte Reden, auf das ihr siegen möget. Also lenkt ab davon, indem ihr unbedachte Reden, Geschwätz reinwerft, damit die Menschen abgelenkt werden und nicht auf den Koran hören. Ganz gewiss werden wir diejenigen, die ungläubig sind, eine strenge Strafe kosten lassen und ganz gewiss werden wir ihnen das Schlechteste von dem vergelten, was sie zu tun pflegten. Das ist der Lohn der Feinde Allahs, das Höllenfeuer, indem sie die ewige Wohnstätte haben, als Vergeltung dafür, dass sie unsere Zeichen zu verleugnen pflegten. Und diejenigen, die ungläubig sind, werden sagen, unser Herr, zeige uns die beiden von den Dschinn und den Menschen, die uns in die Irre geführt haben. Dieselbe Gesellschaft also, mit der man vorher noch gesündigt hatte und das Schlechte als gut ausgeschmückt hatte, dieselben wird man jetzt suchen, dass wo sind sie? Unser Herr, zeige uns die beiden von den Dschinn und den Menschen, die uns in die Irre geführt haben, dass wir sie unter unsere Füße legen, damit sie zu den Unterlegenen gehören. Gewiss, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab. Was sagen diese Engel, wenn sie auf sie herabkommen? Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Was sagen sie noch? Schaut mal, wie schön Allah das beschreibt. Das ist für die, die sagen, unser Herr ist Allah und sich hierauf recht verhalten. Istaqamu bedeutet auch, die darauf standhaft sind. Alladina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu und dann auch standhaft bleiben. Also diese Aussage von wir glauben an Allah oder unser Herr ist Allah, diese Aussage dann auch mit ihren Taten bestätigen. Auf sie kommen die Engel herab und sie sagen, wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits. Diese Menschen werden von Engeln begleitet, die ihre Beschützer sind, die es gut mit ihnen meinen, die sie durchs Leben bringen, bis ins Jenseits. Ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehren und ihr werdet darin haben, was ihr erbetet. Im Jenseits nämlich, und zwar eine gastliche Aufnahme von einem Allvergebenden, einem Barmherzigen. Zum Beispiel heißt es auch in einem Hadith, dass die Engel umherfliegen und suchen nach solchen Sitzungen, wo Allahs gedacht wird. Und wenn sie eine solche finden, rufen sie sich gegenseitig herbei und kommen in solchen Scharen zusammen, dass ihre Menge allein einen Stapel bildet, der bis zu den Himmeln heraufreicht. alle um wen herum? Um Menschen, die Allahs gedenken. Genauso für denjenigen, der in der Moschee sitzt und auf das Gebet wartet. Die Engel machen Dua für ihn. Ja, und genauso erfahren wir hier also auch. Die Engel sind wirklich auf der Suche nach solchen Menschen, sind deren Gefährten, kommen zu diesen herab, beruhigen sie, geben ihnen Licht, geben ihnen Trost, geben ihnen eine frohe Botschaft. Solch ein Mensch ist also immer voller Hoffnung, guten Mutes. Er spürt diese Ruhe auch, die Engel dann mit sich bringen. Diese Sakina, die auf die Leute herabkommt, die zusammenkommen, um Allahs Buch zu lesen oder Allahs zu gedenken. All das sind die frohen Botschaften, die Allah einem Gläubigen schon in dieser Welt verkündet, geschweige denn im Jenseits, wenn die Engel einen begleiten werden und bis zum Paradies einen mit Salam und mit Frieden begegnen werden. Warum? الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Das sind die Menschen, die sagten, unser Herr ist Allah, und dann waren sie standhaft für und auf dieser Aussage. Jetzt werden weiter solche guten und frommen Menschen beschrieben. Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt, gewiss doch, ich gehöre zu den Allah-Ergebenen. Das genügt ihm als Identifikation. Ich bin ein Muslim, ich bin ein Allah-Ergebener, innani minal muslimin. Und was tut er? Er redet nicht nur und er sagt nicht nur und behauptet nicht nur, er ruft zu Allah. Und das gehört zum besten Wort. Die beste Rede ist die, die zu Allah ruft. Und was tut er noch? Er handelt rechtschaffen. Nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat. Wehre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte ab. Dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so, als wäre er ein warmherziger Freund. Denkt mal kurz an die Leute oder vielleicht auch nur einen Menschen, der euch gegenüber feindlich gesinnt ist. Und überlegt doch mal, wenn ihr diese Regel jetzt, diesen Grundsatz mal anwenden würdet. Ihr, die meisten der Menschen, die euch gegenüber feindlich gesinnt sind, würden vielleicht dann nicht mehr feindlich gesinnt bleiben. Denn Allah sagt ihr, dann werdet ihr das vorfinden, dass wenn ihr Schlechte mit Gutem erwidert, mit dem, was besser ist, nicht gleich für gleich, nein, noch eine Stufe höher, sondern und Schlechtes mit Besserem erwidern, mit Gutem erwidern, dann wird der Feind zu einem warmherzigen Freund. Wie ist das denn normalerweise? Wir bitten jemand um einen Gefallen, derjenige kann oder will gerade nicht und es ist nicht möglich, das zu tun. Und was tun wir, wenn er jetzt nächstes Mal uns fragt? Dann antworten wir schnippisch und böse und haben dann eigentlich nicht das Schlechte mit dem Besseren, sondern im Gegenteil, das Schlechte mit noch Schlechterem erwidert. Der Streit oder die Entfernung zwischen zwei Menschen wird umso größer und man hat eigentlich nichts erreicht. Wenn man jetzt aber sagt, nein, an sich Menschen zu helfen ist was Gutes, ich kann das gerade auch machen, ich achte nicht darauf, was er mir gegeben oder halt nicht gegeben hat, ich tue das, weil ich Belohnung von Allah möchte und weil es einfach das Richtige ist zu tun und man soll auch Entschuldigung finden, vielleicht konnte er mir damals nicht helfen, vielleicht dies, vielleicht das und wozu wird das führen? Es wird das Herz des anderen erweichen, es wird es dir zugeneigt machen oder mehr zugeneigt machen, als es vorher auf jeden Fall war. Und wenn man in dieser Art und Weise beständig bleibt, dann sind wenig Herzen auf dieser Welt, die sich nicht irgendwann für dich, für deine Person erweichen lassen. Ja, denn Menschen brauchen alle einander. Mal braucht der eine den anderen, mal braucht der andere den einen. Und das sollte man alles nicht zur Last der eigenen Seele werden lassen. Der hat mir nicht geholfen, der ist nie nett zu mir, sondern man sollte mit Husn und Chuluk, mit dem Besten des Benehmens erwidern, einen eigenen Maßstab haben für ich möchte mich so und so benehmen. Ist mir egal, was die Menschen um mich herum an Maßstäben haben. Seien sie so niedrig, wie sie es mögen. Ja, und man soll auch nicht denken, den anderen zu erniedrigen wäre eine Art von Sieg oder eine Art von Cleverness, sondern das ist nicht clever, sondern eigentlich nur, wie wir gleich noch lesen werden, ein Waswas, eine Einflüsterung von Shaitan. Hier ist eine sehr, sehr schöne Aya, darüber gibt es auch ganze Vorträge. Wäre schön, wenn ihr euch noch selber da ein bisschen schlau macht und etwas anlest, dass inwiefern das eine wirklich Umwälzung von Beziehungen sein kann, wenn man diese Rezept anwendet. Ja, aber das ist nicht leicht und deswegen heißt es hier auch, aber dies wird nur denjenigen dargeboten, die standhaft sind. Ja, dafür muss man wirklich standhaft sein, auf Akhira konzentriert sein. Ja, es wird nur demjenigen dargeboten, der ein gewaltiges Glück hat. Wer das schafft, so ein Mensch zu sein, dass er Schlechtem begegnet und trotzdem Gutes zurückgibt. Wer auf Akhira so konzentriert ist, man redet grob mit ihm, er bleibt ruhig. Man tut ihm eine Gemeinheit an und er hilft trotzdem. Man provoziert ihn und er macht die Sache weiter, an die er sowieso weitermachen wollte. Er bleibt bei der Arbeit. Ja, denn man darf auch nicht vergessen, derjenige, der seine Kontrolle abgibt, das heißt, er reagiert nur. Man provoziert ihn, man drückt den bestimmten Knopf und er bricht aus, kriegt einen Wutanfall. Man beschimpft ihn und er reagiert mit Schimpfworten oder wird sogar vielleicht grob und gewalttätig. Ja, dieserjenige hat seine eigene Kontrolle anderen übergeben. Das ist wie bei der Fernbedienung. Jemand muss nur einen Knopf drücken und du kriegst einen Wutanfall. Jemand muss den anderen Knopf drücken und du bist wieder ruhig. Jemand muss den dritten Knopf drücken und du gibst auf einmal Schimpfworte, von denen du eigentlich weißt, dass sie nicht in Ordnung sind. Ja, und wer so ist, der hat eigentlich keine eigene Kontrolle mehr. Es ist also ein großes Maß an Gnade und ja, Glückseligkeit, wenn jemand so viel Kontrolle über sich selbst hat. Denn dann wird er auch weniger Schlechtes tun. Ja, aber Shaitan ist das größte Hindernis bei solcher Persönlichkeitsentwicklung. Er wird dich immer wieder aufstacheln, dass nein, zeig ihm, dass du auch antworten kannst und lass dir nichts gefallen. Und wenn dich vom Shaitan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Zuflucht bei Allah, denn er ist ja der Allhörende und Allwissende. Was sollen wir sagen? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond. Werft euch weder vor der Sonne noch vor den Mond nieder, sondern werft euch vor Allah nieder, der sie erschaffen hat, wenn ihr tatsächlich ihm alleine dient. Ja, in diesen Ayat wird auch die Da'wah, die Einladung zu Allah, gelehrt, indem man nämlich die Menschen auf die Zeichen Allahs aufmerksam macht. Wenn sie sich jedoch hochmütig weigern, dann lasse sie. Diejenigen, die bei deinem Herrn sind, preisen ihn doch bei Nacht und Tag, ohne Überdruss zu empfinden. Also Ibadah machen für Allah schon die Scharen über Scharen und Mengen von Engeln. Daran mangelt es nicht. Wenn ihr Allah dienen wollt, dann ist das für euch gut. Wenn ihr euch verweigert, dann ist es für Allah kein Schaden. Zu seinen Zeichen gehört es, dass du die Erde demütig siehst. Wenn wir aber Wasser auf sie herabkommen lassen, regt sie sich und schwillt. Gewiss, derjenige, der sie wieder belebt, wird auch die Toten wieder lebendig machen. Denn gewiss, er hat zu allem die Macht. Gewiss, diejenigen, die mit unseren Zeichen abwegig umgehen, sind uns nicht verborgen. Ist denn einer, der ins Höllenfeuer geworfen wird, besser? Oder jemand, der am Tag der Auferstehung in Sicherheit kommt? Tut, was ihr wollt, denn was ihr tut, sieht er wohl. Gewiss, diejenigen, die die Ermahnung verleugnen, nachdem sie zu ihnen gekommen ist. Es ist fürwahr ein wehrhaftes Buch. Also ein mächtiges Buch, ein unnahbares Buch. Wie viel sie auch darin an Krümme suchen und den Kontext verdrehen und Halbwahrheiten darin suchen und verbiegen und in ihrem Zweifel färben wollen. Es ist ein wehrhaftes Buch. Es stellt immer wieder alles klar. Es zeigt die Wahrheit klar und ersichtlich. Ja, wie beim Computer manchmal, dieser Default-Button, den man drücken kann, wo man vorher vielleicht was falsch gemacht hat und ein Chaos entsteht, dann drückt man einfach bitte so alles, wie es vorher war und alles geht wieder an seinen Platz zurück. Ja, sie machen Chaos und sie lügen und verdrehen, aber Allahs Buch ist wehrhaft, es ist in sich stimmig und es bringt alles so an den Platz zurück, wie es in der Wahrheit sein soll. An das das Falsche, also wie ist das Buch, an das das Falsche weder von vorn noch von hinten herankommt. Eine Offenbarung von einem Allweisen und Lobenswürdigen. Es wird dir nur das gesagt, was schon den Gesandten vor dir gesagt wurde. Dein Herr ist wahrlich voll der Vergebung und verhängt auch schmerzhafte Strafe. Hätten wir ihn zu einem fremdsprachigen Koran gemacht, hätten sie sicherlich gesagt, wären doch seine Zeichen ausführlich dargelegt worden. Also dann hätten sie wieder gesagt, wir verstehen nicht, was darin steht. Wie ein fremdsprachiger Koran und ein Araber, also ein arabischer Koran wäre doch angemessener für einen arabisch sprechenden Propheten. Ja, das wäre dann ihr Vorwand gewesen. Sag, er ist für diejenigen, die glauben, eine Rechtleitung und eine Heilung. Und diejenigen, die nicht glauben, haben Schwerhörigkeit in ihren Ohren und er ist für sie wie Blindheit. Diese sind, als würde ihnen von einem fernen Ort aus zugerufen. Also bei all der Klarheit des Koran, bei der Verständlichkeit und der Eindeutigkeit und der Klarheit der arabischen Sprache, die ihre Sprache war, die ihnen gängig war, die ihnen verständlich war. Trotzdem sind sie wie jemand, der von einem fernen Ort aus etwas zugerufen bekommt. Wie ist das, wenn von einem fernen Ort jemand ruft? Man hört, dass Töne kommen, aber man versteht nicht, was er meint. Die Töne vernimmt man, das tut auch ein Vieh, ein Schaf, eine Kuh, die versteht auch die Töne, aber sie versteht nicht, was der Inhalt davon ist.